Nummer 5. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Handy. Mobilfunk Plus. Wenn Sie Ihre Einheiten abfragen wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie Ihr Guthaben aufladen wollen, drücken Sie die 2. Wenn Sie... Bitte geben Sie den Code Ihrer Karte ein und drücken Sie anschließend die Taste unter der Nummer 9. Ihr Betrag wird Ihnen sofort gutgeschrieben. Sie haben nun 7,80 Euro auf Ihrem Guthabenkonto. Falls Sie nun zum Hauptmenü zurück wollen, drücken Sie nochmal die 9. Unser Angebot für Sie mit 11 Cent pro Minute können Sie neuerdings auch Auslandsgespräche führen. Ihr Guthaben wird dafür mit 3 Cent extra prämiert.